wie noch nie. Bogen, alle toben, Leute fliegen im hohen Bogen. Durch die Luft, durch Raum und Zeit, ich hab Konfetti mit dabei. Nimm die Beine in die Hand, sag mal, wo ist dein Verstand? Ich werde Partygott genannt und ich bin außer Rand und Band. Hey, ich will abgehen, ich will Party, Party, Party, bis die Leute durchdrehen. Hey, ich will abgehen, ich will Party, Party, Party, bis die Leute durchdrehen. Party, Party, Party, bis die Leute durchdrehen.